Elftes Kapitel. Ein doppelter Geburtstag und ein einziger Geburtstagswunsch. Daumen halten. Gedränge am Schlüsselloch. Die Zeit, die, wie man weiß, Wunden heilt, heilt auch Krankheiten. Lottchen ist wieder gesund. Sie trägt auch wieder ihre Zöpfe und Zopfschleifen. Und Luise hat wie einst ihre Locken und schüttelt sie nach Herzenslust. Am 14. Oktober haben die beiden Mädchen Geburtstag. Sie sitzen mit den Eltern im Kinderzimmer, zwei Kerzenkränze brennen, jeder mit 10 Lichten. Vati hat einen wunderschönen Geburtstagsmarsch für Zwillinge gespielt. Warum haben wir euch eigentlich nichts schenken dürfen, Kinder? Ja, eben. Weil wir uns etwas wünschen wollen, was man nicht kaufen kann. Und was wünscht ihr euch denn? Lotte und ich wünschen uns von euch zum Geburtstag, dass wir von jetzt ab immer zusammenbleiben dürfen. Dann braucht ihr uns nie im Leben wieder etwas zu schenken. Zu keinem Geburtstag mehr. Und zu keinem Weihnachtsfest auf der ganzen Welt. Könnt ihr es nicht wenigstens mal versuchen? Wir werden bestimmt gut folgen. Noch viel mehr als jetzt. Und es wird überhaupt alles viel, viel schöner werden. Das versprechen wir euch. Mit großem Ehrenwort und allem. Ist es dir recht, Luise Lotte, wenn wir nebenan ein paar Worte miteinander sprechen? Gut, Ludwig. Daumen halten, Lottchen, bloß Daumen halten. Ich guck mal durchs Schlüsselloch. Lass mich auch mal, Luise. Oh, Vati gibt Mutti einen Kuss. Jetzt bin ich aber dran, Luise. Nun, immer noch, Lotte? Nein, jetzt gibt Mutti Vati einen Kuss.